Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 51, Jena, den 27. Juni 1798. Ihre Schrift, mein teurer Freund, war mir in der Tat eine ganz überraschende Erscheinung und mußte es noch mehr sein, wenn ich mich erinnerte, wo und unter welchen heterogenen Umgebungen Sie dieses große, ja ungeheure Geschäft zustande gebracht haben. Der Gedanke an Goethes Gedicht, die Gesetze der epischen, ja der ganzen Poesie überhaupt zu entwickeln, ist sehr glücklich, und ebenso gut gewählt war dieses Produkt, um Goethes individuelle Dichternatur daran zu zeigen. Denn, wie Sie selbst sagen, in keinem Gedichte erscheint die poetische Gattung und die epische Art so rein und so vollständig als hier, und in keinem hat sich Goethes Eigentümlichkeit so vollkommen abgedruckt. Man erweist ihnen bloß Gerechtigkeit, wenn man sagt, dass noch kein dichterisches Werk zugleich so liberal und so gründlich, so vielseitig und so bestimmt, so kritisch und so ästhetisch zugleich beurteilt worden ist. Und das konnte auch gerade nur durch eine Natur geschehen wie die ihrige, die zugleich so scharf scheidet und so vielseitig verbindet. Ihre Idiosynkrasie im Empfinden könnte ihnen vielleicht in einzelnen Fällen den Kreis verengen und dem Gegenstand Abbruch tun. In ihrem Raisonnement kann ihnen das nie begegnen. Auch ist das Verdienst dieser Arbeit im strengsten Sinne das ihrige. Goethe kann ihnen als Poet den Stoff zwar zubereitet haben, aber ich habe ihnen als Kunstrichter und Theoretiker nicht viel in die Hand gearbeitet. Ja, ich muss gestehen, dass ich in dem einzigen bedeutenden Fehler, den ich daran zu tadeln habe, meinen Einfluss erkenne. Davon nachher. Ihre Formel für die Kunst überhaupt und für die Poesie insbesondere, ihre Deduktion der Dichtungsarten, die Merkmale, die Sie als die charakteristischen aufstellen, sind treffend und entscheidend. Der Gesichtspunkt, den Sie genommen haben, um dem geheimnisvollen Gegenstande, denn das ist doch jedes dichterische Wirken, mit Begriffen beizukommen, ist der freieste und höchste, und für den Philosophen, der dieses Feld beherrschen will, ist er ohne Zweifel der geschickteste. Aber eben wegen dieser philosophischen Höhe ist er vielleicht dem ausübenden Künstler nicht bequem und auch nicht so fruchtbar, denn von da herab führt eigentlich kein Weg zu dem Gegenstande. Ich betrachte auch deswegen ihre Arbeit mehr als eine Eroberung für die Philosophie als für die Kunst und will damit keinen Tadel verbunden haben. Es ist ja überhaupt noch die Frage, ob die Kunstphilosophie dem Künstler etwas zu sagen hat. Der Künstler braucht mehr empirische und spezielle Formen, die eben deswegen für den Philosophen zu eng und zu unrein sind. Dagegen dasjenige, was für diesen den gehörigen Gehalt hat und sich zum allgemeinen Gesetze qualifiziert, für den Künstler bei der Ausübung immer hohl und leer erscheinen wird. Ihre Schrift ist mir auch schon darum als ein beweisender Versuch merkwürdig, was der spekulative Geist dem Künstler und Poeten gegenüber eigentlich leisten kann. Denn was hier von ihnen nicht geleistet worden, das kann auf diesem Wege überhaupt nicht geleistet noch gefordert werden. Sie haben den philosophisch-kritischen Verstand, insofern es diesem mehr um allgemeine Gesetze als um regulativische Vorschriften, mehr um die Metaphysik als um die Physik der Kunst zu tun ist, auf das vollständigste, würdigste und liberalste repräsentiert und nach meinem Gefühl das Geschäft geendigt. Sie müssen sich nicht wundern, lieber Freund, wenn ich mir die Wissenschaft und die Kunst jetzt in einer größeren Entfernung und Entgegensetzung denke, als ich vor einigen Jahren vielleicht geneigt gewesen bin. Meine ganze Tätigkeit hat sich gerade jetzt der Ausübung zugewendet. Ich erfahre täglich, wie wenig der Poet durch allgemeine reine Begriffe bei der Ausübung gefordert wird und wäre in dieser Stimmung zuweilen unphilosophisch genug, alles, was ich selbst und andere von der Elementarästhetik wissen, für einen einzigen empirischen Vorteil, für einen Kunstgriff des Handwerks hinzugeben. In Rücksicht auf das Hervorbringen werden Sie mir zwar selbst die Unzulänglichkeit der Theorie einräumen, aber ich dehne meinen Unglauben auch auf das Beurteilen aus und möchte behaupten, dass es kein Gefäß gibt, die Werke der Einbildungskraft zu fassen, als eben diese Einbildungskraft selbst, und dass auch Ihnen die Abstraktion und die Sprache ihr eigenes Anschauen und Empfinden nur unvollkommen hat ausmessen und ausdrücken können. Es ist hier nur von demjenigen Teil ihres Werks die Rede, der die Begriffe sucht und aufstellt, nach denen geurteilt wird, und auch bei diesem habe ich es keinesweges mit ihrer Ausführung, nur mit ihrer Unternehmung zu tun. Denn es ist zum Erstaunen, wie genau, wie vielseitig, wie erschöpfend sie alles behandelt haben, so dass ich überzeugt bin, was auch künftighin über den Prozess des Künstlers und Poeten, über die Natur der Poesie und ihre Gattungen nochmal gesagt werden, es wird ihren Behauptungen nicht widersprechen, sondern diese nur erläutern, und es wird sich in ihrem Werke gewiss der Ort nachweisen lassen, in den es gehört und der es implizite schon enthält. In allen wesentlichen Punkten ist zwischen dem, was Sie sagen, und dem, was Goethe und ich diesen Winter über Epopöe und Tragödie festzustellen gesucht haben, eine merkwürdige Übereinstimmung dem Wesen nach, obgleich ihre Formate metaphysischer gefasst sind und die unsrigen mehr für den Hausgebrauch taugen. Vielleicht ist ihre Analyse zu scharf und die aufgestellte Charakteristik zu streng und zu unbeweglich. Die Einbildungskraft hat wirklich schon bewiesen, dass sie ohne Gefahr über diese Grenzen gehen kann, und ihnen selbst wird es schwer, den reinen Begriff, zum Beispiel der Epopöe, zwischen den vorhandenen Epopöen wirklich festzuhalten. Es würde ihnen unfehlbar auch mit anderen Arten so ergehen und namentlich mit der Tragödie Shakespeares und der Alten. Goethe und ich haben uns epische und dramatische Poesie auf eine einfachere Art unterschieden, als ihr Weg ihnen erlaubte, und diesen Unterschied überhaupt nicht so groß gefunden. So können wir die Tragödie sich nicht so sehr in das Lyrische verlieren lassen. Sie ist absolut plastisch wie das Epos. Goethe meint sogar, dass sie sich zur Epopöe wie die Skulptur zur Malerei verhalte. An das Lyrische grenzt sie allerdings, da sie das Gemüt in sich selbst hineinführt, so wie die Epopöe an die Künste des Auges grenzt, da sie den Menschen in die Klarheit der Gestalten herausführt. Uns scheint, dass Epopöe und Tragödie durch nichts als die vergangene und die gegenwärtige Zeit sich unterscheiden. Jene erlaubt Freiheit, Klarheit, Gleichgültigkeit, diese bringt Erwartung, Ungeduld, pathologisches Interesse hervor. Auch meint Goethe, und mit Grunde deucht mir, dass man die Natur des Epos vollständig aus dem Begriff und den Zirkumstanzien des Rhapsoden und seines Publikums deduzieren könne, und dass sogar die Rohheit und die gemeine, ungebildete Natur des ihn umgebenden Auditoriums auf die epische Form einen entscheidenden Einfluss habe, wenigstens auf die homerische gehabt habe, die der Kanon für alle Epopöe ist. Was die Tragödie betrifft, so behalte ich mir diese für künftige Briefe vor. Ihren Absatz über die Poesie als redende Kunst habe ich nicht ganz deutlich eingesehen, auch darüber ein andermal. Was den Stil betrifft, so ist mit Ausnahme einiger weniger Absätze, die uns leider nicht sogleich klar werden konnten, alles fasslich vorgetragen. Ein weniger diffuser und ausführlicher Vortrag wäre freilich im Ganzen zu wünschen gewesen. Bei einer größeren Gedrängtheit und Kühnheit möchte das Ganze an Kraft und Bestimmtheit gewonnen haben. Aber diese Sorgfalt, alles zu begrenzen und zu limitieren, zu keinem Missverstand zu verleiten, nichts zu wagen und so weiter, liegt einmal in ihrer Natur, und wir haben über diesen Punkt oft und viel gesprochen. Sie haben eine gewisse Schulsprache zwar vermeiden wollen, aber doch nicht ganz vermeiden können. Das Werk erhält dadurch einen etwas unbestimmten Charakter, indem es für den gewöhnlichen Leser zu technisch und auch zu streng, für den Kunstgenossen aber oft unnötigerweise ausführlich und popularisiert ist. Sie dürfen kaum darauf rechnen, dass jemand, der nicht schon sehr an diese Art zu philosophieren gewöhnt ist, ihnen folgen werde. Unsere neuen Kunstmetaphysiker hingegen werden sie studieren und benutzen, aber es wohl bleiben lassen, die Quelle zu bekennen, aus der sie ihren Reichtum holten. In der Tat haben sie vielen vorgearbeitet und ein entscheidendes Beispiel gegeben. Was man an der ganzen Behandlung überhaupt tadeln möchte, ist, dass sie einen zu spekulativen Weg gegangen sind, um ein individuelles Dichterwerk zu zergliedern. Der dogmatische Teil ihrer Schrift, der die Gesetze für den Poeten konstituiert, steht in dem schönsten Zusammenhang mit sich selbst, mit der Sache und mit den reinsten und allgemeinsten Grundsätzen anderer über diesen Gegenstand und philosophisch genommen vollkommen befriedigend. Nicht weniger richtig und untadelhaft ist der Kritische, der jene Gesetze auf das Werk anwendet und es eigentlich beurteilt. Aber es scheint, dass ein mittlerer Teil fehlt, ein solcher nämlich, der jene allgemeinen Grundsätze, die Metaphysik der Dichtkunst auf besondere reduziert und die Anwendung des Allgemeinsten auf das Individuellste vermittelt. Der Mangel dieses praktischen Teils fühlt sich deshalb so oft nicht bloß der allgemeine Charakter des Dichters oder seines Werks, sondern ein einzelner Zug aus diesem unter den Begriff subsumiert wird. Der Leser fühlt dann einen Hiatus, den er kaum durch seine eigene Imagination auszufüllen imstande ist, daher es zuweilen scheint, als passten die Beispiele zu den Begriffen nicht, welches doch nie der Fall ist. Ich sagte oben, dass ich in diesem Fehler meinen Einfluss zu erkennen glaube. Wirklich hat uns beide unser gemeinschaftliches Streben nach Elementarbegriffen in ästhetischen Dingen dahin geführt, dass wir die Metaphysik der Kunst zu unmittelbar auf die Gegenstände anwenden und sie als ein praktisches Werkzeug, wozu sie doch nicht genug geschickt ist, handhaben. Mir ist dies vis-à-vis von Bürger und Mattison, besonders aber in den hohen Aufsätzen öfters begegnet. Unsere solidesten Ideen haben dadurch an Mitteilbarkeit und Ausbreitung verloren. Doch genug für heute, lieber Freund, ohnehin kann ich mich jetzt nicht insbesondere einlassen, da Goethe ihre Schrift in Händen hat. Er wollte ihnen mit mir schreiben, hat aber in Weimar zu tun bekommen. Ihre Schrift hat ihn, wie Sie leicht denken können, sehr angenehm gerührt. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen erst heute etwas und noch dazu so wenig Bedeutendes darüber sage. Sie wissen meine Art und dass es mir unmöglich ist, zweierlei Geschäfte zugleich mit ganzer Besonnenheit zu treiben, und so ist jetzt das Philosophieren bei mir lange suspendiert gewesen, da mich mein Trauerspiel ganz in der Knechtschaft hält. Leider muss ich dieses nun liegen lassen, um für den Almanach zu sorgen, den Goethe schon glücklicherweise reichlich ausgesteuert hat. Schwerlich werde ich vor Ende Augusts zum Wallenstein zurückkehren können, da ich noch einige Monate ganz dazu brauche, so kann er erst auf Neujahr gedruckt erscheinen, vielleicht erst auf Ostern, wenn ich eine Ausarbeitung für das Theater mache. Herzlich umarme ich Sie, lieber Freund, und Ihrer Frau meine schönsten Grüße. Brinkmann, empfehlen Sie mich und bitten Sie ihn, auch meines Almanachs zu gedenken. Mit meiner Gesundheit ist es diesen Sommer recht gut gegangen. Bestimmen Sie mir in Ihrem nächsten Brief, wie bald Viehweg Ihre Schrift haben muss. Ich wüsste nichts im Einzelnen zu ändern, wenige Stellen ausgenommen, die ich in meinem nächsten Briefe bemerken will. Da ich das Manuskript jetzt nicht habe, könnten Sie die Terminologie noch etwas umschreiben, so würde das freilich gut sein. Leben Sie nochmals recht wohl. SCH